Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Bienvenidos a un país sin gobierno, a un país sin bandera ni himno. Bienvenidas a un país sin fronteras ni cámaras de vigilancia. Un país sin políticos ni partidos, sin ejército ni servicios secretos. Un país sin bancos ni policía, sin cárceles ni delincuentes. Bienvenidos al país que solo existe aquí, al país de nadie, al país de todas. Niemands Land. Einen schönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Hier beginnt Niemandsland bei Kontrabanda FM. 91.4 in Barcelona. Wir senden jetzt zwei Stunden von 10 bis 12 direkt von hier aus dem Herzen dieser verrückten Stadt Barcelona von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies, selbstverwaltetes, selbstfinanziertes und kommerzfreies Radio. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 28. Oktober 2017. Wer uns anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93013 9533. Mein Name ist Detlef Jeskatz. Ich bin hier im Studio so gut wie für alles verantwortlich. Für die Technik, die Programmgestaltung, die Redaktion und die Zensur. Denn manchmal zensieren wir uns auch selber, wenn wir nämlich ab und zu doch ein bisschen Blödsinn reden. Das schneiden wir dann später raus. Es geht los mit einem Album von Element of Crime. Die Gruppe hatte vor einiger Zeit ein Album herausgebracht, das heißt Lieblingsfarben und Tiere. Und da ist Herr Sven Regener, wie immer, mit seiner leicht angerauten Stimme, seinen poetischen, ein bisschen ins Schräge und absurde, aber immer zärtliche spielenden Lyrikveranstaltungen dabei. Element of Crime, Lieblingsfarben und Tiere, das Lied am Morgen danach. Am Fluss ging die Sonne ewig nicht unter, von links nach rechts floss er und plätscherte munter vorbei, als du kamst. Da war es schon spät, war ja klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Schiffe flussabwärts der Nordsee entgegen. Erst kam die Nacht und dann kam der Regen. Du ohne Plan und ich ohne Schirm, war ja klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Dann kam die Flut rein und Füße im Wasser. Und du sagtest, das wär jetzt, nie wär es besser. Der Moment mal zu baden, natürlich nackt, war ja klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Reden und rauchen und lachen und zittern. Irgendwann Feuer und der Rauch schmeckte bitter. Der Himmel erst stumpf und später dann doch sternenklar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Musik. bleib doch noch. Bleib doch noch. Bleib doch noch. Na klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Spanien und der ganze gestrige Freitag glich wie fast die ganzen letzten Tage und Wochen hier in Spanien einem Krimi. Einem Krimi oder einem Trauerspiel, wie man will, in mehreren Akten. Der Spiegel titulierte gestern Abend: Willkommen in der Abhängigkeit. Genau das, was die katalanische Regierung oder Rumpfregierung gestern beschlossen hat, hat den genau gegenteiligen Effekt ausgelöst. Es hieß, wir sind jetzt eine Republik, wir erklären die Unabhängigkeit von Spanien, und damit hatten sie den roten Knopf gedrückt für die Übernahme und die Zwangsmaßnahmen gegen diese Region, diese autonome Region Katalonien. Zuerst sah alles noch gut aus, jedenfalls für die Unabhängigkeitsbefürworter. Um 15.27 Uhr stimmte die Mehrheit des katalanischen Parlaments einem Antrag zu, den katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont zu beauftragen, alle notwendigen Resolutionen zu erlassen, um das Gesetz des juristischen und funktionalen Übergangs der Republik umzusetzen. Soweit so gut. Im Vorwort der Resolution der Fraktion des Wahlbündnisses Gemeinsam für das Ja, Junts pel Sí, und der antikapitalistischen Kandidatur der Volkseinheit, KUP, steht, was das genau bedeutet. Zitat: Wir machen uns den Auftrag des Volkes von Katalonien, der im Referendum zur Selbstbestimmung am 1. Oktober zum Ausdruck gebracht wurde, zu eigen und erklären, dass Katalonien sich zu einem unabhängigen Staat in Form einer Republik wandelt. So weit, so gut, so weit, so schön. Die Befürworter stimmten die Nationalhymne an. Ihr Traum von der Unabhängigkeit schien zum Greifen nah. Die Resolution erhielt 70 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen. Zwei Abgeordnete gaben einen leeren Stimmzettel ab. Junts pel Sí und die KUP verfügen zusammen über 72 Stimmen. Bis auf die Abgeordneten der Liste Ja, Katalonien kann, CSQP, hatten alle Oppositionsparteien, die rechtsliberalen Ciudadanos, die sozialistische PC und die in Madrid regierende Partido Popular, PP, den Plenarsaal aus Protest verlassen, bevor die Befürworter der Unabhängigkeit damit auch den letzten Schritt zur Eigenständigkeit verabschiedeten. Bei dem vom Verfassungsgericht für illegal erklärten Referendum am 1. Oktober, auf das sich die Resolution beruft, hatten etwa 90% für die Unabhängigkeit der wirtschaftlichen Region gestimmt. Es beteiligten sich allerdings nur 43% der Wahlberechtigten. Das ist sehr, sehr wenig eigentlich. Natürlich gab es da auch immer wieder das Problem, dass es keine Garantie gab, ob diese Geschichte auch wirklich sauber abgelaufen ist. Man weiß es nicht. Das Gesetz zum Übergang, auf das sich die Resolution bezieht, also wurde ebenfalls für ungültig erklärt. Die letzten beiden Tage waren wie eine Achterbahnfahrt, erklärt Neil Rieder. Der 24-jährige Geschichtslehrer ist den zweiten Tag in Folge auf die Straße gegangen. Erst besorgt, dann verstört, schließlich verärgert, dann wieder voller Hoffnung. Und jetzt feiert er sein, Achtung, freies Katalonien. Überglücklich vor dem katalanischen Parlament in Barcelona. Dass es so weit kommen würde, daran hatte er nicht mehr geglaubt. Denn am Donnerstag um die Mittagszeit wurde bekannt, dass Puigdemont mit dem Gedanken spielte, statt der Unabhängigkeit Neuwahlen auszurufen. Naja, da hat man ihm hinter den Kulissen ordentlich die Hölle heiß gemacht. Rieder war unter denen, die vor dem Regierungspalast auf der Plaza Sant Jaume im Herzen Barcelonas enttäuscht demonstrierten. Verräter, riefen sie und meinten damit den Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt so etwas wie ein Vater für die Unabhängigkeitsbewegung war, weil er Katalonien so weit gebracht hat an die Schwelle zur Unabhängigkeit. Soweit das Narrativ der Separatisten. Immer wieder sagte der Presidente la Generalitat, so Puigdemonts Titel, eine öffentliche Erklärung ab, bis er dann, Donnerstagnachmittag um 17 Uhr, endlich vor die Kameras trat. Und alles nahm erneut einen Dreh um 180 Grad. Puigdemont erklärte, er habe sehr wohl die Einberufung von Neuwahlen in Erwägung gezogen, doch von der Regierung in Madrid unter dem konservativen Mariano Rajoy keinerlei Garantien erhalten. Puigdemont hatte verlangt, dass die spanische Regierung keine Zwangsmaßnahmen gegen die katalanische Autonomie ergreife. Natürlich gab es dann auch hinter den Kulissen immer wieder die Frage, kommen wir eigentlich ungeschoren davon? Es geht ja darum, dass der Machtkampf ebenfalls eine juristische Dimension hat und diese juristische Dimension bedeutet, wer kommt letzten Endes ins Gefängnis und wer wird strafrechtlich belangt. Sie wollten also Straffreiheit aushandeln und die hatte Madrid ihnen ebenfalls hinter den Kulissen überhaupt nicht zugesagt. Es geht also darum, was jetzt weiter passiert. Der Machtkampf zwischen beiden ist längst an der Schwelle zur Eskalation angelangt. Rajoys Partido Popular machte demnach in Madrid weiter wie gehabt. Die zweite Kammer des spanischen Parlaments beriet über die Anwendung des Verfassungsartikels 155 und damit über die Aussetzung der katalanischen Autonomie, die Amtsenthebung der Regierung Puigdemont und die Verwaltung der nordspanischen Region von Ministerien in Madrid. Also keine schönen Aussichten für die Leute hier in Barcelona, hier in Katalonien. Überhaupt keine schöne Geschichte ist das. Es gibt keine Alternative. Das Einzige, was man tun kann, ist zum Gesetz zu greifen, um zu erreichen, dass das Gesetz respektiert wird, forderte Ministerpräsident Rajoy den Senat auf, für den Paragraphen 155 zu stimmen. Seine PP hat die absolute Mehrheit und wird außerdem von der sozialistischen PSOE und den rechtsliberalen Ciudadanos unterstützt. Am heutigen Samstag werden die Maßnahmen im Amtsblatt veröffentlicht und dann so schnell wie möglich umgesetzt. Die Stimmung ist hier in der Stadt und in ganz Spanien, aber besonders hier in Katalonien, entsprechend miese. Es war also eine absolute Fehlgeburt, diese Ausrufung der Republik. Eine Totgeburt, könnte man sagen. Und die Leute haben zwar gejubelt, einige mit Sektflaschen sind die durch die Straßen getanzt, aber der Jubel war verhalten und im Hintergrund war natürlich die bange Gewissheit, das wird nicht gut enden. Da ist technisch. Außerdem hat die spanische Generalstaatsanwaltschaft also ein Verfahren gegen Puigdemont wegen Rebellion angekündigt. Die Behörden werden in der kommenden Woche Anklagen erheben, sagte ein Sprecher am Freitag. Auf Rebellion steht im spanischen Recht eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft. Damit klar. Es war wie die Übertragung zweier Fußballspiele. DUI, wie die einseitige Unabhängigkeitserklärung auf Katalanisch abgekürzt wird, gegen den Paragraphen 155. Radio und Fernsehen, sowohl in Katalonien als auch im restlichen Spanien, schalteten permanent hin und her. Überall in Kneipen und Cafés liefen die Fernseher. An so manchem Arbeitsplatz das Radio. Puigdemont war von einer Minute zur anderen wieder der allseits geliebte Held, der Befürworter der Unabhängigkeit unter seinen Leuten natürlich. Als er am Freitag den Regierungspalast in Richtung Parlament verließ, applaudierte die Menschenmenge, die sich mit ihren Unabhängigkeitsfahnen auf dem Place San Jaume hier im Zentrum, hier direkt nebenan, versammelt hatte. Im Parlament hatten sich neben den Abgeordneten über 200 der insgesamt 942 katalanischen Bürgermeister versammelt. Die hatten ihren Amtsstab in der Hand und skandierten Unabhängigkeit und knallten auch zum Teil mit den Amtsstäben auf den Boden. Draußen demonstrierten Tausende für die Ausrufung der Republik Katalonien. Darunter auch Rieder, der einen Großteil seiner Freizeit der Erforschung katalanischer Bräuche widmet. Wenn wir stark dran ziehen, werden wir es zu Fall bringen. Es kann nicht mehr lange dauern, ganz sicher, es fällt, sangen die Menschen vor dem Parlament immer wieder. Es war ein altes Lied von Protestsängers Lluís Llach aus den letzten Jahren der Franco-Diktatur. Llach saß mit unter den Abgeordneten von Puigdemonts Bündnis gemeinsam für das Jahr, Junts pel Sí, und stimmte stolz und entschieden für die Unabhängigkeit. Man sah aber auch manchen Abgeordneten, der mit Nein stimmte und das Nein sehr demonstrativ in die Kamera hielt, um späteren strafrechtlichen Verantwortlichkeiten, ja, sagen wir mal, zu entkommen. Eduardo Ramón López ist einer von denen, die am Freitag den Bildschirm keinen Moment aus den Augen ließen. Eine Katastrophe, jetzt wird der Staat den 155 umsetzen, ist sich der 63-Jährige sicher. Am Donnerstag noch war er den ganzen Tag durch Barcelona gestreift, beobachtete die Demonstrationen und verfolgte das politische Hin und Her. Keiner kann sich außerhalb des Gesetzes stellen. Wäre das Referendum am 1. Oktober legal gewesen, hätte ich abgestimmt. Mit Nein, sagte der Mann, der mit 18 aus dem zentralspanischen Ávila nach Barcelona kam. Aber dass jetzt Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden, das unterstützt er auch nicht. Das wird ein Volk verarmen lassen, meint er besorgt. Das ist hier meine Heimat. Meine Frau ist Katalanin, sagt er. Für López ist alles, was in den letzten Wochen passiert ist, der Unfähigkeit der Politik zuzuschreiben. Ich habe Angst vor der Zukunft. Auch Rida ist besorgt angesichts dessen, was jetzt mit dem Artikel 155 kommen kann. Er spricht von passivem Widerstand und befürchtet eine Welle der Repression. Wir müssen stark sein und zu unserer Überzeugung stehen. Wir haben uns niemals in Spanien wohlgefühlt, sagt er. Die Unabhängigkeit ist für ihn genau das Gefühl. Dann um 16.04 Uhr die Nachricht. Der spanische Senat stimmt für die Zwangsverwaltung der autonomen Region Kataloniens. Ein Ende des Krimis ist noch nicht in Sicht. Im Winter der Schneemann, im Frühling die Vogelschar. Schade, dass ich das nicht war. Der Kopf, den du kratzest, die Laus und das Jakuti. Die Farbe im Haar und die Sonne, die darauf schien. Schade, dass ich das nicht war. Der Depp, den du anschließt, der Hund, der aus deiner Hand fraß. Der Priester sogar, den du die Leviten lasst. Schade, dass ich das nicht war. Im Sommer ein Schwimmbad, im Herbst eine Cocktailbar. Schade, dass ich das nicht war. Schade, dass ich das nicht war. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. 51. Teil. Martha Gellhorn in Madrid. No pasarán. Pasaremos. Pueblo de España. Madrid, April 1937. Der Schriftsteller und Zensor der Republik, Arturo Barea, hatte den Eindruck, dass sich in den Wochen nach Guadalajara die Atmosphäre in Madrid veränderte. Es gab immer noch Artilleriefeuer und Bombardierungen und nach wie vor stellten sich die Korrespondenten besorgt in die Schlange zu den beiden Telefonfernleitungen, wenn irgendetwas Wichtiges in der Luft lag. Aber es waren plötzlich mehr Korrespondenten da, einige kaum mehr als Tagesausflügler, welche mit einer schon fertig geschriebenen Story hereinschneiten, die sie nur deswegen von der Telefonica aus abschicken wollten, weil sie auf die mittlerweile sehr begehrte Madrider Datumszeile scharf waren. Andere betraten die Räume so ehrfurchtsvoll wie Pilger ein Heiligtum. Spanien war immer noch ein wichtiges Thema in den Nachrichten, und nun hat es den Anschein, als könne man einigermaßen sicher darüber berichten. Keiner redete mehr vom Fall von Madrid. Antoine de Saint-Exupéry, der charmante französische Fliegerschriftsteller, kam nach Madrid, um eine Artikelreihe für Paris Soir zu verfassen. Virginia Cowles, eine dunkelhaarige, glamouröse, 27-Jährige mit guten Beziehungen, die, wie sie selbst zugab, außer Neugier keine Qualifikationen als Kriegsberichterstatterin hatte, traf mit drei Wollkleidern und einer Pelzjacke ein, um für die Hearst-Zeitungen in den USA über beide Parteien des Konflikts zu berichten. Die ganz und gar nicht glamouröse Romanschriftstellerin Josephine Herbst wollte darüber schreiben, was mit dem einfachen Mann und der Frau auf der Straße passierte. Sie brachte wenig mehr mit als ihre Sympathien für die Kommunisten und einige Briefe von Zeitschriften, in denen diese eher vage ihr Interesse bekundeten. Der draufgängerische Hollywood-Schauspieler Errol Flynn, Star der Filme Unter Piratenflagge, Captain Blood und Der Verrat von Surat Khan, The Charge of Light Brigade, taucht im Zusammenhang mit einer ungenau umschriebenen Faktensammlungsreise auf. Und natürlich war jetzt Hemingway da, der eines Tages mit einer attraktiven Blondine am Arm in den Presseraum der Telefonica platzte. »Das ist Marty, seid nett zu ihr«, sagte Hemingway. »Sie schreibt für Colliers, ihr wisst schon, Auflage 1 Million.« Oder vielleicht, dachte Barea, geblendet von Gellhorns Aura, war es auch 1/2 Million oder 2 Millionen, jedenfalls eine unvorstellbar riesige Zahl. Die neuen Journalisten bildeten zusammen mit den Sanitätern und den Angehörigen der internationalen Brigaden außer Dienst eine Art Auslandsbürgerkolonie, die entlang der Gran Via und der Calle de Alcalá von Kneipe zu Kneipe zog. Von der Miami Bar mit ihrer stattlichen Sammlung an amerikanischen Jazz-Schallplatten und den Wandmalereien von fröhlichen jungen Mädchen, die sich am Strand vergnügen, zum Café Molineros oder dem Aquarium oder zu Chicotis, dem Lieblingslokal Hemingways. Eine junge Amerikanerin, die im Pressebüro arbeitete, präsentierte dort eine Striptease-Nummer, die sie die Witwe von General Mola nannte. Und ein betrunkener Miliziano war erschossen worden, als er Gäste mit einer Lavendelwasser enthaltenden Spritzpistole angesprüht hatte. »Wir waren ein witziger Haufen«, erinnerte Martha sich später. Aber eigentlich hatte die Journalistin Martha Gellhorn gedacht, mit dieser Reise ein großes Abenteuer vor sich zu haben. Doch in Madrid ging es ihr alles andere als gut. Da war der Lärm, die Gewehre und Maschinengewehre, deren metallisches Knallen, Takrong, Krong, Karakrong, wie Hemingway, der ein Faible für Soundeffekte hatte, es formulierte, die ganze Nacht hindurch zu hören war. Die Granaten, die Lautsprecher in der Casa de Campo, mittels derer sich die einander gegenüberliegenden Straßenseiten gegenseitig mit Musik, Kitten on the Keys, war ein parteiübergreifendes Lieblingslied und Propaganda bombardierten. Nachts fror sie, trotz Wärmflaschen und einem Elektroofen, von dem die Sicherungen im Hotel Florida durchbrannten. Zudem war sie ständig hungrig oder angewidert von dem, was auf den Tisch kam. Fürchterlich war ein in ihrem Tagebuch häufig verwendetes Attribut. Und die meisten Menschen, die sie traf, konnte sie nicht leiden. Georges Seldes und seine Frau waren unerfreulich. Koltzows Geliebte, die deutsche Journalistin Maria Osten, verdächtig. Ehrenburg und George Soria aufgeblasen. Errol Flynn sowohl dumm als auch ein Arsch. Virginia Cowles frivol, weil sie nur Stöckelschuhe nach Madrid mitgenommen hatte. Josie Herbert war hässlich und vulgär und hatte eine Stimme, als würde jemand mit dem Fingernagel über eine Wandtafel kratzen. Und was die Sache noch schlimmer machte, sie war eine alte Freundin Hemingways. Und schließlich, trotz der gemeinsam genutzten Zimmer im Hotel und trotz der Kosenamen, Hemingway nannte sie Mookie, Rabbit und Daughter, sie ihn Scrooby für Screwball, Spinner oder Bug oder Rabby, war sich Martha Gellhorn nicht im Klaren darüber, wie es um ihre Beziehung mit Hemingway stand. Sie war nach Spanien davongelaufen, um bei ihm zu sein, aber er war praktisch nie da. Meistens war er als möchtegern Kameraassistent mit Joris Ivens und Johnny Furno unterwegs, ausstaffiert genau wie die beiden Filmleute mit einer schwarzen Arbeiterbaskenmütze und einer schäbigen alten Strickjacke. An den Abenden trank er oder redete entweder in ihrer Suite im Hotel Florida oder unten in der Halle in Tom Delmas Zimmern oder im Chicotes oder Gaylords im Kreis seiner Kumpels, die er seit seiner Ankunft in Madrid um sich geschart hatte. Darunter waren viele Militärs, Hans Kahle, Pavel Lukács, der von Narben gezeichnete, dünnlippige, kahlgeschorene Pole mit dem Nom de Guerre General Walter, der gut aussehende spanische Soldat und frühere Komponist Oberstleutnant Gustavo Duran, ein bekannter Hemingways aus Pariser Tagen, der charismatische Oberst Juan Modesto, der gern mit Martha flirtete, sowie der Polizeichef José Pepe Quintanilla, Bruder des Malers Luis Quintanilla. Andere, Koltzow, Regler und Ehrenburg, waren kommunistische Intellektuelle oder Journalisten wie Matthews, Delma, Coburn. Und Ivens war mit von der Partie in seiner Rolle, die er sich selbst zugeschrieben hatte, als Hemingways Tutor, der dem Schriftsteller half, die Sache des Antifaschismus zu verstehen. Martha stellte fest, dass Hemingway mit einem Rudel Männer fast den ganzen Tag oder die ganze Nacht zusammenhocken konnte oder auch fast den ganzen Tag und die ganze Nacht, wenn auch vielleicht mit unterschiedlichen Männern, egal wo. Alle wurden gestärkt durch einen kontinuierlichen Nachschub an Getränken und er brüllte vor Lachen zu Erinnerungen und Anekdoten. Und wenn sie nicht gewillt war, sich dazuzusetzen, dann sah sie ihn eben eher selten. Bei einer abendlichen Stippvisite in der Telefonica, als die mit Sandsäcken verbarrikadierten Fenster und die abgedunkelten Lampen des Zensurbüros dem Ort die Atmosphäre eines Bunkers oder eines Wachturms verliehen, einem Ort für Verschwörer, schüttete Martha Ilsa Kultscher ihr Herz aus. Immerhin hatte Ilsa ja ihren Mann und ihr altes Leben hinter sich gelassen. Sie war nach Spanien gegangen, lebte jetzt mit dem Schriftsteller Arturo Barea als dessen Frau zusammen und arbeitete an seiner Seite im Zensurbüro. »Wie alt sind Sie, meine Liebe?«, wollte Ilsa wissen. Und als Martha ihr sagte, sie sei 28 Jahre alt, fragte Ilsa, nicht unfreundlich, ob sie nicht doch etwas verwöhnt sei. »Die Leute sind komisch«, kommentierte Martha anschließend in ihrem Tagebuch. Ilsa war äußerlich ganz anders als sie selbst. Doch paradoxerweise fühlte sie sich zu dieser kleinen, dunklen Österreicherin mit dem kantigen Gesicht hingezogen, zu ihrer Unerschrockenheit, wenn draußen Kämpfe tobten, zu ihrer stillen Autorität in einem Beruf, der überwiegend von Männern ausgeübt wurde. »Beachte die Rolle von Frauen in diesem Chaos«, erinnerte Martha sich selbst, vor allem aber zu Ilsas journalistischem Gespür für genaue, sorgfältige Reportagen und ihrem Respekt davor. »Sie verlangte Fakten«, vermerkte Martha, »und sie hatte begriffen, dass die Sache der Loyalisten keine Propaganda brauchte. Sie konnte sich auf die Wahrheit stützen.« Ilsa hatte ihr eine Dolmetscherin und Führerin vermittelt, Kajsa Rothmann, eine großgewachsene schwedische Walküre mit rotgoldenem Haar und einer Frisur wie Greta Garbo. Rothmann trug Männerkleider, sprach 7 Sprachen fließend und war zunächst Krankenschwester bei Norman Bethune, dann seine Geliebte. Martha war nicht sicher, ob sie Kajsa mit ihrem Dünkel einer schönen Frau und ihrem Stolz auf ihre Beziehungen und ihren Zugang zu vertraulichen Informationen leiden konnte, Sünden, deren sich Martha durchaus selber anklagen konnte. Kajsa zeigte ihr allerdings nicht nur die üblichen Sehenswürdigkeiten für Kriegstouristen, sondern auch weniger bekannte, dafür aufschlussreichere Orte. Die Grand Hotels Ritz und Palace, die in Krankenhäuser umgewandelt waren, wo Bahren die prachtvollen Treppen hinauf und hinunter getragen wurden und Menschen in einem Saal, der früher einmal der Speisesaal gewesen war, unter Kronleuchtern Blut spendeten. Ein Schuhgeschäft, wo junge Frauen, die Sandalen anprobierten, von dem Verkäufer dringlich gebeten wurden, sich im Laden auf Anprobestühle weiter hinten zu begeben, damit sie nicht von Glassplittern getroffen wurden, wenn eine Granate einschlug. Einem Friseur stellte sie Fragen zur Wirtschaftlichkeit seines Unternehmens in einer belagerten Stadt, wo Dauerwellenflüssigkeit und Haarfärbemittel unerschwingliche Luxusgüter waren und Peroxid als Desinfektionsmittel benötigt wurde. Kajsa stellte sie auch Bethune vor und dem erst kürzlich aus Cambridge eingetroffenen Biologen J.B.S. Haldane. Mit beiden fuhr sie am 5. April nach Morata. Dort hatte es an der Jarama-Front ein Gefecht gegeben. Granatfeuer und gescheiterte Infanterieangriffe und mehrere Verwundete waren in die dortige Sanitätsstation gebracht worden. Bethune packte Blut für Transfusionen ein und fragte, ob sie mit ihm fahren wolle. Als sie die ausgefahrene Straße entlang holperten, war Martha aufgeregt. Endlich zog sie wirklich mit den Jungs in den Krieg. Doch als sie an der alten Mühle ankamen, in der das Feldlazarett untergebracht war, war sie betroffen von dem Leiden, das sie hier zu sehen bekam, auch wenn sie ihren Blick fürs Detail nicht verlor, wie beispielsweise Peroxid in einer Wunde schäumte oder wie es in dem Lazarett roch. Als sie wieder in Madrid war, versuchte sie, einiges von dem, was sie gesehen hatte, in einer Radiosendung über ihre Eindrücke von Madrid und dem Krieg zu verarbeiten. Die Vorlage dazu war das erste, was sie seit Monaten verfasst hatte. In Madrid befanden sich genau wie im Gebiet der Rebellen leistungsstarke Sendeanlagen, die Nachrichten und Propaganda verbreiteten, welche von ausländischen Stationen ebenso empfangen werden konnten wie von Radiogeräten in Spanien. Der Rundfunk spielte daher eine zunehmend große Rolle im nationalen und internationalen Diskurs über den Krieg. Im Süden, in Sevilla, verhöhnte der nationalistische General Gonzalo Capo de Llano in allnächtlichen Tiraden seine Gegner, wie etwa den französischen Ministerpräsidenten, den Juden Blum, Und er beschrieb genüsslich und ausführlich unter anderem, was marokkanische Söldner in den Städten, die sie einnahmen, mit republikanischen Frauen anstellen würden. In Madrid übertrug der Sender EAQ, der offiziell der loyalistischen Regierung unterstellt war, pro-republikanische Berichte von unterschiedlichen Sprechern in unterschiedlichen Sprachen, unter anderem auch von Béthune und Haldane. Und irgendjemand, vielleicht war es ihre zeitweilige Vertraute Ilse Kultscher, die in ihrer Position die Aufgabe hatte, Presseberichte über den Krieg zu organisieren, schlug Martha vor, sich doch einmal an einer solchen Sendung zu versuchen. Martha war einverstanden und erhielt dank ihrer und Hemingways Beziehungen zur Presse ein Probeengagement von der amerikanischen National Broadcasting Company, ihren Vortrag auch über deren Sendenetz auszustrahlen. Auf einer ausgeborgten Schreibmaschine in ihrem Zimmer im Hotel Florida legte sie los. Hier zu leben ist mit nichts zu vergleichen, was man bisher an Erfahrungen gemacht hat, schrieb sie. Und allmählich kristallisierte sich ein Porträt von Madrid heraus, der Stadt, wie sie sie erlebte. Ein Porträt voll der Details und der scharfen Ironie, die ihre besten Texte kennzeichneten. Martha hatte sich zwar täglich Notizen gemacht von allem, was sie in Madrid sah und hörte, doch nun schrieb sie wieder richtig und eine Woge von Erleichterung überkam sie. Und sie war begeistert, als Hemingway, nachdem sie ihm ihren Text gezeigt hatte, sagte: »Daughter, du bist wunderbar.« Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 51. Teil, Martha Gellhorn in Madrid. Eine Niemandsland-Produktion 2017. Literaturhinweis, Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Susanne Held. Erschienen 2015 bei Klett Cotter in Stuttgart. Sternlos, laternlos dröhnt die Nacht. Lass die Blätter sich wenden. Schnaps brennt hell, meine Hand ist nicht leer, solange sie deine hält. Wir steuern in Richtung Unbekannt, doch wir sind kein Land, wo gestern noch ein Licht war. Ist heute kein Licht mehr sichtbar, ist unser Leuchtturm aufgebrannt. Denn wir sind kein Land, weil alles auf dem Spiel steht und keiner weiß mehr, wie das Spiel geht. Und keiner weiß, wo lang ist unser Leuchtturm aufgebrannt. bleiben wir zusammen. Doch wir sind kein Land, wo gestern noch ein Licht war. Ist heute kein Licht mehr sichtbar, ist unser Leuchtturm aufgebrannt. Denn wir sind kein Land, weil alles auf dem Spiel steht. Und keiner weiß mehr, wie das Spiel geht. Und keiner weiß, wo lang ist unser Leuchtturm aufgebrannt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. La llei de referèndum estableix que dos dies després de la proclamació oficial dels resultats. Was für ein schöner Sonntag. Guten Morgen, Werner. Hier haben wir ihn, den Übeltäter. Das Gesetz des Referendums ist verkündet. Wir sind jetzt unabhängig. Willkommen in der Republik. Wie fühlst du dich als katalanischer Republikaner? Ich fühle mich ja überhaupt nicht weder katalanisch, Republikaner schon eher, aber republikanisch oder deutsch oder spanisch, das ist nicht so mein Ding. Ich wüsste gar nicht, was ich da fühlen sollte. Aber jedenfalls, jetzt ist es soweit. Vive la France! Vive la République! Ah, nee, nicht. Vive la Catalogne. Ja, also das war damals de Gaulle, aber jetzt geht's nicht um Frankreich, sondern eben um Katalonien. Na ja, gut, vorher zum spanischen Bürgerkrieg, ne? Im Grunde geht er heute weiter mit auch mit, wenn vielleicht mindestens ein Teil der damaligen Gegner ist heute nicht genau der gleiche wie damals. Also damals ging es gegen die Republik, die Spanische Republik von 1934. Und heute geht es, ja, wofür, wogegen, gegen die Monarchie, könnte man sagen. Ne? Aber wer jetzt auf der anderen Seite steht, sind keine Faschisten, sondern eben katalanische Nationalisten. Jetzt könnten wir uns über den Unterschied unterhalten, ja, oder ob das bald das Gleiche sein könnte und solche Geschichten. Also du hast es ja schon gesagt, seit gestern haben wir jetzt schon die zweite ausgerufene Republik. Die erste, das war vor 2,5 Wochen oder so, die hat ja dann nur 30 Sekunden lang existiert, bevor der Puigdemont selber die wieder ausgesetzt hat, nachdem er sie vorher verkündet hat, die Unabhängigkeit. Und dann ging es eben nochmal jetzt bis gestern 2,5 Wochen lang hin und her, das Gezerre. Ne? Am Donnerstag noch hat es so ausgesehen, wie wenn es einen Ausweg geben könnte aus dem Dilemma. Der Puigdemont wollte angeblich oder soll Neuwahlen sich bereit gewesen sein, sich auf Neuwahlen einzulassen, hat es dann aber am Ende doch nicht gemacht, weil die Zentralregierung in Madrid ihm keine Garantien geben wollte, dass, wenn er Neuwahlen ansetzt, dass eben dann nicht vielleicht doch der 155 von der Verfassung in Kraft treten soll. Und das ist die offizielle Version von hier, und umgekehrt natürlich kann das auch wieder nur eine Finte von Rajoy gewesen sein. Ja, es gab Gerüchte. Hinter den Kulissen wurde ja verhandelt wie verrückt. Alles, was wir im Fernsehen gesehen haben, war ja nicht alles, was geschah, sondern das war nur die Oberfläche. Hinter den Kulissen wurde verhandelt, wurden zwei Sachen sehr wichtig in den Vordergrund gestellt. Einmal die Straffreiheit, dass niemand von den katalanistischen Separatisten oder Putschisten, wie die jetzt auch schon genannt werden, bestraft wird, strafrechtlich belangt, also ins Gefängnis müsse, und dass man in Zukunft doch einen Verhandlungstermin über die Loslösung ansetzen würde. Spanien, also Madrid, hat beides abgelehnt. Ja, und eine weitere Bedingung war, glaube ich, dass sie sich dann darauf einlassen müssten, dass die Truppen aus Spanien wieder hier abgezogen werden, also die Guardia Civil, ne, und die Policía Nacional, das war auch eine Bedingung dafür. Naja, jedenfalls hat es alles nicht geklappt, wenn es überhaupt geplant war, und damit war es dann klar, wie es weitergehen würde. Gestern Nachmittag hat eben das Parlament dann die unabhängige katalanische Republik gebilligt. Bei der Abstimmung gab es 70 Ja-Stimmen dafür, 10 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen. Muss man jetzt allerdings sagen, warum das sind das so wenig Stimmen? Weil schon vor der Abstimmung die rechtskonservative Partido Popular und die Ciudadanos und die Sozialisten ausgezogen sind und gar nicht teilgenommen haben. Ein Rumpfparlament hat diese Sache überhaupt beschlossen. Ein Skandal. Und dann wurden die Stimmen dann einzeln ausgezählt. Sie, sie, sie, sie, sie, no, sie, sie, sie und so weiter. Und dann, wo dann die Abstimmung, das Ergebnis feststand, dann ging der große Jubel los. So wenn Wiederwahl wie innerhalb vom Parlament als auch auf der Straße. Die Leute fühlen sich glücklich in die Arme. Die Segadors, die katalanische Nationalhymne wurde gesungen. Also alles sehr bewegend. Was aber gleichzeitig praktisch stattgefunden hat zu dieser Parlamentssitzung, war die Sitzung vom Senat in Madrid. Und die haben sich dann gegenseitig belauscht und waren sowohl die von hier als auch die von Madrid dauernd auf dem Laufenden, was jetzt gerade passiert. Und dann, also 45 Minuten nach der Abstimmung in Barcelona, gab dann der Senat grünes Licht für die Regierung von Rajoy, den Artikel 155 anzuwenden. Und der hat dann gleich sein Kabinett zusammengerufen und dann haben sie beschlossen, also den Präsident Puigdemont abzusetzen, ebenso den Vizekanzler, Vizepräsidenten Junqueras, die ganzen Minister, die Consellers für ihre einzelnen Zuständigkeiten. Der Chef der katalanischen Polizei wurde abberufen und das Parlament aufgelöst. Und dann hat also Rajoy angekündigt, Neuwahlen für den 21. Dezember. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie reagieren die hier? Auf der einen Seite sollen sie dann an Parlamentswahlen teilnehmen, die der Präsident in Spanien ausgerufen hat. Das ist ja in sich schon mal ein Ding, ja. Auf der anderen Seite, wenn sie nicht teilnehmen, die Nationalisten haben hier. Haben sie ein spanisches Parlament hier? Ja, dann haben sie ein Parlament mit Mehrheit von PP und Ciudadanos, ja, ne? Und Sozialisten, ne? Also jedenfalls sehr interessant, wie der, wo die, seit der die zwei Züge aufeinander gerast sind, wartet man, und jetzt könnte man sagen, jetzt ist sie endgültig zusammengestoßen, aber das geht immer noch weiter, ja. Der ganz große Knall ist immer noch nicht da. Und also jetzt, nach der Entwicklung von gestern, die separatistischen Parteien von hier, die setzen jetzt also, wenn es jetzt institutionell nicht geht, auf die Mobilisierung der Straße, friedlicher Widerstand der Bürger und so weiter. Ja. Das ist die offizielle Linie. Aber das man weiß ja, wie das läuft. Genau, weil wie naiv. Die Demonstranten, die werden dann auch müde, müssen am nächsten Tag wieder zur Arbeit, oder ist das Kind krank, müssen zu Hause bleiben, und außerdem ist da eben die spanische Polizei, und wie die drauf ist, haben wir ja beim Referendum gesehen, am 1. Oktober. Ne? Und außerdem, falls jetzt wochenlang immer wieder Massen auf den Straßen sind und blockieren vielleicht die Institutionen oder die Statthalterinstitutionen der von Madrid geschickten Regierungsvertreter, dann wird es früher oder später zu Konflikten und zu Rangeleien und zu Reibereien kommen und dann wird irgendwann auch eine Knüppelaktion sein und so weiter und so weiter. Diese Dynamik ist irgendwann nicht mehr zu kontrollieren, das weiß jeder, der solche Sachen kennt. Und dann ist auch kein Halten mehr. Friedlich, was heißt das? Friedlich hieße, dass sie sich hinsetzen wie Gandhi und so eine Art Gandhi-Rebellion inszenieren. Die werden sie aber nicht lange durchhalten. Wie das auf der Straße aussieht, auf diesen geplanten Mobilisierungen, da wer da also sicher am härtesten und am längsten durchhält, sind die Fans von dieser CUP da, oder diese Comités de Defensa del Referendum hießen sie zuerst, jetzt heißen sie, glaube ich, Komitees zur Verteidigung der Republik, CDR, und also gerüchteweise hieß es da schon am Abend vom 1. Oktober, dass die aufgerufen haben, jetzt müssen wir den Flughafen besetzen. Ne? Oder nachdem die Guardia Civil da in der Kaserne in Sambuí eingezogen ist, je nachdem fahren wir dann vor die Ausfahrt von der Guardia Civil dahin mit unseren Privatautos, stellen die davor, und so werden wir dann die spanische Polizei blockieren. Also was da von denen aus passiert ist oder passieren kann oder wird, da werden schon ein paar Sachen passieren. Auf der anderen Seite, wo auch viel passieren wird, Werner, denke ich mir, ist die zivile Konfrontation auf lokaler Ebene in den Rathäusern, wird natürlich die Stimmung miese sein. Es wird Stunk geben zwischen No Independentistas und Independentistas. Die bekriegen sich jetzt schon, die Rathäuser werden praktisch gereinigt. Sagen wir mal, es gibt so eine Art ethnische Säuberung in Rathäusern, besonders im Inneren Kataloniens, wo noch Sozialisten sind, die werden schon ausgebuht, die werden als, ja, als Españolistas schon beschimpft und werden aus allen Gremien verdrängt. Es wird also auf der lokalen Ebene sehr viel böses Blut geben. Und natürlich auch auf der Nachbarschaftsebene. Die Leute werden sich natürlich auch entscheiden müssen, was sie tun, wenn plötzlich spanische Polizei patrouilliert, wenn plötzlich im Rathaus ein spanischer Emissär sitzt und alles kontrolliert. Wie weit wird der Widerstand gehen und was wird die Regierung tun? Bei den Beamten können sie natürlich die Gehälter einfrieren oder kürzen. Unter Beamten, unter Staatsfunktionären wird der Widerstand sich wahrscheinlich im Rahmen halten. Aber alle anderen, die nicht bezahlten Funktionen, die werden ordentlich Rabatz machen. Das ist schon mal klar, oder? Ja, ja. Also auf der institutionellen Ebene ist das ja klar, wie das funktioniert. Dieser abgesetzte Polizeichef da jetzt, Pere Solé, der hat übrigens seine Absetzung schon akzeptiert. Ja? Aber was passiert, wenn andere höhere Chargen von der Regierung hier, wenn die sich einfach weigern, was passiert dann? Dann muss der Rajoy die Polizei oder die Guardia Civil da hinschicken und die abholen. Ne? Und auf der Straße, also wie gesagt, die CUP auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die Faschisten werden jetzt überall auch wieder wach. Ja. Heute Nacht haben die schon die Scheiben von Radio Catalunya eingeworfen und sind in kleinen Trupps durch die Viertel gezogen und haben Rabatz gemacht. Und insbesondere, wo die sich immer treffen, das ist dann da oben an der Diagonal, am Plaza Francesc Macià, wo eben die besseren Leute wohnen, sagen wir mal. Also das sind hauptsächlich so Jüngelchen von besser gestellten Leuten, die im Oberviertel wohnen, und die denken jetzt, sie müssen jetzt Spanien verteidigen. Ja. Und dann eine andere Geschichte ist dann jetzt, wenn es am 21. Dezember Neuwahlen geben soll, eine andere Möglichkeit, die er hätte, der Rajoy wäre zum Beispiel Parteien zu verbieten, aber das passt ja dann auch wieder nicht zusammen. Er ruft Neuwahlen aus und verbietet dann bestimmte Parteien. Außerdem würde das in Europa auch nicht so gut ankommen. Naja, das wird sehr hässlich aussehen. Was ich vermute ist, in dem Parteiprogramm darf das Wort Independencia und Loslösung von Spanien und Separatieren nicht vorkommen. Und das darf auch nicht in den Wahlprogrammen und in den Wahlreden gesagt werden, wie bis jetzt. Das war ja ein Dauerbombardement, was wir gehört haben, für freies Katalonien und wir wollen einen eigenen Staat. Das wird verboten werden. Dann können die Parteien selber überlegen, ob sie mitmachen oder nicht. Das heißt, er wird denen über diese konstitutionelle Geschichte den schwarzen Peter zuschieben. Bitte entscheidet. Wenn ihr was sagen wollt, dann dürft ihr nicht teilnehmen. Ja. Ja, aber da sieht man an dem Beispiel, wie weit dieses Recht, das die Regierung in Madrid hat, was die alles machen können. Und eine andere Geschichte war die öffentliche Presse und Rundfunk und Fernsehen hier in Katalonien zu intervenieren. Also um eine ausgewogene Information zu gewährleisten, will also sagen, weniger Propaganda für Unabhängigkeit. Ne? Aber da zeigt sich auch schon wieder dieses krumme Verständnis von Meinungsfreiheit, was die haben. Meinungsfreiheit heißt doch nicht, dass es ein Medium gibt, das ausgewogen berichten soll, sondern die Presse- und Meinungsfreiheit besteht darin, dass es ganz verschiedene, viele Zeitungen, Fernsehen, Radios gibt, die dann von mir aus jeder seine eigene Meinung vertreten soll. Aber dieses krumme Verständnis von Pressefreiheit, also das zieht sich bei allen durch. Ja, also bei denen von hier natürlich auch. Ne? Man sollte vielleicht den Hörern in Deutschland kurz erklären, wie die Pressefreiheit hier organisiert ist, beziehungsweise die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender. Hier ist es anders als in Deutschland. Hier gibt es keinen Fernsehrat oder keinen Rundfunkrat, der aus allen relevanten Organisationen und Parteien der Gesellschaft zusammengesetzt ist, sondern hier kontrolliert die Partei, die eine Regierung bildet, sowohl in Madrid als auch hier in den Regionen, kontrolliert direkt die Inhalte und die Form der regionalen Sendebetriebe in Fernsehen und Radio. Und das ist ein großer Unterschied zu Deutschland. Und hier muss man auch sagen, die Generalitat de Catalunya hat ihre Kommunikationsmedien, TV3 und Canal 33 und Catalunya Radio und alle in den letzten Jahren systematisch zu machtvollen Propaganda-Instrumenten für ihre Ein-Punkte-Sache ausgebaut und erweitert. Und zwar, die Leute wurden Tag und Nacht behämmert mit Aufrufen zur Unabhängigkeit, mit Loslösung, mit wir müssen frei sein. Das war, muss man sagen, wenn man hier lebt und schaltet das Radio und das Fernsehen ein, dann war das wirklich eine Art Dauertrommelfeuer an einseitiger Berichterstattung. Sowas war wahrscheinlich so in der Geschichte noch nie da, dass eine Macht so lange einseitig berichtet hat. Das muss man sagen, der Gerechtigkeit halber, sonst versteht man auch nicht diese Besorgnis, sagen wir mal in Madrid, dass das dann weitergehen kann, wenn sie diese Instrumente behalten und dann auch weiter gegen die Besatzungstruppen hetzen werden. Weil das Narrativ, werden wir gleich noch drauf zurückkommen, geht ja so, dass Katalonien ist ein besetztes Land, die fremden Truppen sind hier und die unterdrücken uns seit Hunderten von Jahren. Das ist ungefähr der Mythos, der hier systematisch gezüchtet wird und den jetzt jedes Katalanistenkind auch brav nachbetet. Und das ist sehr gefährlich. Ich meine, stimmt natürlich, über diese einseitige Berichterstattung von hier, von den katalanischen Medien, aber umgekehrt war es natürlich auch so, ja, ne? In den letzten 80er, 90er bis heute. Ne? Nur fällt's dort nicht so auf, weil sich da zwei Parteien abgelöst immer haben, die Sozialisten und die PP. Ne? Deshalb ist es da nicht so eindeutig, aber der Fakt existiert gleich. Und also, wie gesagt, man weiß im Moment nicht, wie es auf der Straße weitergeht mit diesen angestrebten Mobilisierungen. Auf der institutionellen Ebene werden wir sehen, ob die Leute, die abgesetzt werden sollen, ob die das einfach so akzeptieren wie der Polizeichef. oder Beamte, hast du ja vorher schon gesagt, da ist, die haben jeden einzelnen Beamten eben im Griff, weil sie ja sowieso schon die Ökonomie und die Finanzen hier kontrollieren, schon seit einigen Wochen, nicht erst seit gestern. Und wenn da sich irgendein Beamter weigert, das auszuführen, was ihm vorgesetzt wird, ja, dann wird er halt gestrichen von der Lohnliste. So einfach ist das. Also von daher haben sie einen starken Druck. Und jetzt, was auch sehr wichtig ist, wie reagieren jetzt die Fans der Unabhängigkeit, also die Separatisten, die dann entweder Convergencia-Nachfolger gewählt haben oder ERG gewählt haben oder KUB. Wenn die jetzt sehen in den nächsten Tagen oder Wochen, dass es wieder nichts ist mit der Republik, wie reagieren die dann? Ne? Und da gibt es hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder Radikalisierung, so ähnlich ging es ja damals im Baskenland auch los, wenn auf der institutionellen Ebene nichts zu machen ist, dann machen wir halt bewaffnete Aktionen. Ich glaube eher, das wird nicht passieren. Ne? Und die andere ist dann eben, wenn sie sich dann die seitherigen Unabhängigkeitsfans betrogen fühlen, Frustration um sich greift, Apathie gegenüber allem Politischen, dann ist ja im Grunde auch nichts gewonnen. Naja, im Moment der Culebrón, diese Soap Opera, die geht weiter. Nächste Station, darüber werden wir dann schon berichten. Hier. Das ist die Ausrufung der Republik. Das ist die Stimmenauszählung. Wir befinden uns hier vor dem Parlament und das war im Parque de la Ciudadela, dem Stadtpark, hatten sich seit dem Morgen schon Tausende von Leuten versammelt, um halt die Ausrufung der Republik zu feiern und, wie es in Aufrufen hieß, die Abgeordneten zu verteidigen. Da waren Bauern mit ihren Traktoren wieder vorgefahren, zum Ort der Kundgebung gekommen, um im Notfall, natürlich wie sie es so gerne gemacht haben die letzten Wochen, die Zufahrtswege gegen spanische Sicherheitskräfte blockieren zu können. Ein Eingreifen der Guardia Civil und der Nationalpolizei war im Zuge der Entscheidung des Senats befürchtet worden. Nach der Abstimmung feierten die Menschen lautstark die Proklamation der Republik und die Unabhängigkeit. Sie schwenkten also wie immer ihre katalanischen Fahnen und skandierten Independencia. Auch Banner der Spanischen Republik und rote Fahnen waren zu sehen. Da sind also auch einige Linkskatalanisten drunter. Im Plenarsaal und auf der Straße wurde El Segadors, die katalanische Nationalhymne, gesungen. Es gab Sektflaschen, ich habe Sektflaschen gesehen. Als ich abends kam, ich kam von der Arbeit, da musste ich an einen Spruch denken, den wir in Berlin immer gehört haben, Werner, wenn wir demonstriert haben. Geht doch arbeiten. Ich kam gerade von der Arbeit und musste denken, wenn wir früher demonstriert haben und so Berliner Malocher, die kamen von der Arbeit, haben uns gesehen, so langhaarige Hippies, und haben dann gesagt, geh doch mal arbeiten erstmal. Du. Weißt oder du? Geh doch rüber. Geh doch rüber, geh doch nach drüben. Was willst du denn hier noch? Wenn es der Sozialismus so gut gefällt, geh doch rüber, wa? Alter, du. Ja, gut. Jedenfalls, die jungen Leute waren begeistert, viele. Es gab aber auch, das ist mir aufgefallen, eine Art gedämpfter Jubel, weil sie wussten genau, was da passiert. Und im Inneren ahnten sie natürlich, dass dieser Knopfdruck genau das Gegenteil bewirkte. Sie haben für die Dependencia gestimmt. Das heißt, durch die Ausrufung der Unabhängigkeit haben sie die Abhängigkeit praktisch direkt als Schlag ins Gesicht bekommen. Das wissen sie. Und Puigdemont hat etwas sehr Sibyllinisches gesagt. Er hat gesagt, nun ist es an euch irgendwie, meine lieben Kinder, meine Schäfchen, meine Schafherde, ich habe euch bis hier geführt. Nun ist es an euch, friedlich euch hinzusetzen und zu protestieren, damit die bösen Spanier uns schön in Ruhe lassen. So ein Schmuh, so ein Schmarren, so ein Blödsinn habe ich noch nie gehört. Und ich staune einfach nur über den mangelnden Realitätssinn von sehr vielen Leuten, die sich in diese Sache so tief emotional auch eingeklinkt haben. Wir hatten ja in den letzten Niemandsland-Sendungen auch versucht, ein bisschen diese emotionale Ebene und das Religiöse in dieser Bewegung zu umreißen. Und da hat sich sehr viel getan. Das heißt, da ist ein Glaube entstanden, den man vielleicht auch mit Fanatismus oder auch mit dem, was die Muslime empfinden, die sich in den Heiligen Krieg werfen, vielleicht auch haben. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich ungerecht und gehe da zu weit, aber da ist was von da. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. You are what you hear. Chaos. Das Spiel in diesem Haus. Hola, estáis escuchando Ni Man's Land. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos. Contrabanda FM 91.4. Es ist Samstag, der 28. Oktober 2017. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Tage. Beginnen wir mit einem Thema, das die weibliche Weltöffentlichkeit erschüttert hat und ich hoffe auch den größten Teil der männlichen. Es geht um diese fürchterlichen sexuellen Angriffe und um Macht und Missbrauch gegenüber Frauen und Mädchen. Männer müssen endlich ihre Stimme gegen sexuelle Belästigung von Frauen erheben. Wenn mächtige Kotzbrocken wie Harvey Weinstein öffentlich als Vergewaltiger bezichtigt werden, macht das die Welt sicherlich ein bisschen besser. Wie wunderbar, dass nicht nur Hollywood-Stars Sexismus anprangern, sondern seit dieser Woche auch Frauen, denen glänzendes Scheinwerferlicht egal ist. Mit MeToo haben sich betroffene Frauen quer durch alle Länder und Schichten in den sozialen Netzwerken als Opfer sexualisierter Gewalt geoutet. Ihr Aufschrei wird aber erst die volle Wirkung entfalten, wenn sich auch Männer angesprochen fühlen. Und zwar jene Mehrheit der Männer, die Frauen nicht belästigen. Wer zur Gruppe der Anständigen gehört, denkt häufig, das alles gehe ihn nichts an. Weiße Westen sind aber keine Entschuldigung fürs Wegsehen. Die Täter können nur deshalb so ungestraft agieren, weil sie von einer schweigenden Masse gedeckt würden, schreibt der Unternehmensberater Robert Franken in seinem Blog. Es ist leider eine Einzelmeinung. Anstatt sich zu empören, verharmlosen viele Männer sexuelle Belästigungen mit Sätzen wie: Jetzt ist es schon so weit, dass ich die Frisur der Kollegin nicht mehr loben darf. Niemand will in einer Welt leben, in der sich Menschen keine Komplimente mehr machen dürfen. Auch Frauen nicht. Darauf können wir uns alle schnell einigen. Aber damit ist die Diskussion über Sexismus nicht zu Ende. Es kann wirklich schwierig sein, die Grenze zwischen nett gemeinter Geste und sexistischem Spruch zu erkennen, zumal sie individuell und darum bei jeder Frau anders verläuft. Es ist ein Unterschied, ob man einer Kollegin in der Kaffeeküche oder im Morgenmeeting zum Kauf der neuen Schuhe gratuliert. Neben dem Ort entscheidet auch die Augenhöhe, ob ein Kompliment angebracht ist. Keine Praktikantin möchte vom Abteilungsleiter als charmante neue Mitarbeiterin begrüßt werden, weil auch Frauen von Vorgesetzten lieber für ihre Leistung gelobt werden. Trainerinnen, die Bosse für Machtmissbrauch sensibilisieren, gibt es kaum. Stattdessen wird Frauen beigebracht, wie sie sich per Arroganzprinzip in einen Macho verwandeln, wenn sie auf der Führungsebene mitreden möchten. Sprechen Frauen Sexismus offen an, fühlen sich Männer oft in der Defensive. Das scheint bei vielen reflexhaft eine Veränderung und eine Verbrüderung auszulösen. Das Erobern liege normal in der Natur des Mannes. Echte Kerle benehmen sich manchmal daneben. Und sind Frauen nicht selber schuld? Hinter vorgehaltener Hand heißt es dann, Frauen würden Sexismus nur beklagen, wenn er ihnen nichts nutze. Praktikantinnen, die jede Woche vom Chef einen Kaffee spendiert bekämen, würden schließlich auch nicht mit einer Ohrfeige ablehnen. Ja, es gibt Frauen, die Netzstrumpfhosen einsetzen, um Aufträge an Land zu ziehen, und das ist bedauerlich. Aber es gibt auch immer noch zu viele männliche Führungskräfte, die Jobs nach Attraktivität statt nach Kompetenz vergeben. Viele Männer entwickeln erst ein Bewusstsein für Sexismus, wenn sie selbst zum Opfer werden. Erst dann können sie verstehen, wie sich Scham und Hilflosigkeit anfühlen. Oder es ist die Geburt einer Tochter, die Männer zu Feministen werden lässt. Wenn es die eigene Tochter betrifft, nehmen sie das Verhalten ihrer Geschlechtsgenossen plötzlich als potenziell bedrohlich wahr und fragen sich, was man gegen sexuelle Übergriffe machen kann. Es stimmt nicht, dass sexuelle Belästigung Männer, die sich selbst nichts vorzuwerfen haben, nichts angeht. Wer schweigt, schützt die Täter und stützt das System, das Frauen klein halten will. Es mag Überwindung kosten und ungewohnt sein, aber warum ist es so schwer, den Kollegen, von dem alle wissen, dass er immer wieder Praktikantinnen belästigt, darauf kritisch anzusprechen? Es wäre jedenfalls wirkungsvoller, wenn Männer Männern Grenzen setzen würden, bevor eine Frau zum Aufschrei ansetzt. Und natürlich müssen sich die Machtstrukturen ändern. Wer zum Beispiel dafür sorgt, dass in Unternehmen genauso viele Frauen wie Männer das Sagen haben, schafft eine Atmosphäre der Gleichberechtigung, in der Machtmissbrauch seltener ist. Man muss seine Nebensitzer im Büro nicht gleich beim Chef denunzieren, wenn er gehässige Witzchen über die Körperfülle einer Kollegin macht. Aber man muss mitlachen, muss man das? Es reicht nicht aus, wenn Frauen Sexismus offen ansprechen. Die Männer müssen mitreden. Das schreibt Frau Anne Klaus in der letzten Ausgabe des Spiegels als Leitartikel mit dem Titel Men Too, Männer auch. Männer müssen endlich ihre Stimme gegen sexuelle Belästigung von Frauen erheben. Kommen wir zu den Meldungen vom Tage. Tagesschau in 100 Sekunden. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nach Unabhängigkeitserklärung Kataloniens. Die Maßnahmen Spaniens gegen die abtrünnige Region treten heute in Kraft. Ministerpräsident Rajoy hatte angekündigt, Katalonien unter Zwangsverwaltung zu stellen und die Regionalregierung abzusetzen. Unbeeindruckt davon feierten in Barcelona Zehntausende die neu erklärte Republik. SPD-Chef Schulz kündigt grundlegende Parteireform an. Es gehe darum, das schlechteste Wahlergebnis der Nachkriegszeit aufzuarbeiten, sagte er der Funke Mediengruppe. Gut einen Monat nach der Bundestagswahl stellt sich Schulz heute der Parteibasis. In Hamburg beginnt die erste SPD-Regionalkonferenz. Letzter Flug von Air Berlin in Tegel gelandet. Die fast 40-jährige Firmengeschichte ist damit beendet. Die britische Fluggesellschaft EasyJet teilte unterdessen mit, sie werde 25 Flugzeuge in Tegel sowie bis zu 1000 Angestellte übernehmen. Vorgezogene Neuwahlen in Island. Die bisherige Koalitionsregierung war nach nur 8 Monaten wegen eines Skandals zerbrochen. Laut Umfragen liefern sich die Partei von Ministerpräsident Benediktsson sowie die Grünen mit Spitzenkandidatin Jakobsdottir ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zum Auftakt des 10. Bundesligaspieltages trennen sich Mainz und Frankfurt 1:1. Die Mainzer waren durch ein Eigentor von Bell zunächst in Rückstand geraten. Der eingewechselte Serdar konnte in der 71. Minute ausgleichen. Das Wetter. Im Norden und in der Mitte meist wolkenverhangen und am Nachmittag zeitweise Regen. Dazu sehr windig, an der See auch stürmisch. Im Südwesten gibt es Sonne. 7 bis 14 Grad. Sieben bis 14 Grad. Naja, in Deutschland ein bisschen kühler. Hier, ich gucke mal gerade aus dem Fenster, ich gebe mal den hiesigen Wetterbericht. Moment. Sonnenschein, wie meist hier am Mittelmeer. Strahlende Sonne. Weniger Touristen übrigens in der Stadt, das muss man sagen. Das ist spürbar. Immer noch recht laue Temperaturen, obwohl es nicht mehr so warm und so schwül ist wie die letzte Woche. Die Touristen bleiben weg, Werner. Ja, also kommt massenhaft, weil besonders jetzt, wenn viele katalanischen Firmen abwandern nach Restspanien, dann brauchten wir hier wieder Leute, ja, sonst geht's der Wirtschaft noch schlechter. Na gut, Wirtschaft, weil Schulz das Problem hat, dass er das schlechteste Wahlergebnis jetzt unbedingt wieder korrigieren muss, da das ist ja durchaus legitim, aber da hätten wir doch eine Empfehlung von für ihn und die SPD in Deutschland. Einfach die Politik ändern, die sie seit Jahrzehnten in Deutschland machen. Ja, sich wieder zurückbesinnen auf die Ursprünge der Sozialdemokraten, das wäre doch eine Möglichkeit. Ne? Ja, das wäre aber sehr viel verlangt. ja, aber so haben sie eben überall die gleichen Probleme. Die SPD in Deutschland und die Sozialisten hier, jetzt nicht nur, weil sie jetzt auch in dieser Katalonien-Frage wieder zusammen mit den Rechten in Madrid gestimmt haben, sondern, das ist ja das eigentlich Schlimme, in der Wirtschaftspolitik machen sie im Grunde das Gleiche. Ne? Und das Resultat ist dann eben so Sachen wie jetzt innerhalb von nur einem Jahr von 2015 auf 2016 ist das Vermögen, der Reichtum der Multimillionäre hier in Spanien, also es sind nur 25, die ersten 25 haben sie da untersucht, deren Reichtum ist innerhalb von einem Jahr von 95 Milliarden auf 105 Milliarden angestiegen. Und das ist eben die Konsequenz von dieser Politik. Also Schulz, da musst du ran, sonst geht es immer noch weiter nach unten mit deiner SPD. Beunruhigende Nachrichten erreichen uns auch aus der Financial Crime Szene, aus dem Steuerparadies. Mord im Steuerparadies. Auf Malta fällt eine Journalistin, Frau Daphne Caruana Galizia, einem Bombenattentat zum Opfer. Diese Journalistin hatte Geldwäsche und Korruption der Regierung aufgedeckt. Malta, eine 150.000 Einwohnerinsel oder 200.000 Einwohner, ich weiß nicht wie groß diese Insel ist bevölkerungsmäßig, aber es ist wirklich beängstigend. Und es war ja auch ein Mord mit Ansage. Die Journalistin Daphne Caruana Galizia hatte bei den maltesischen Behörden noch vor 2 Wochen Anzeige erstattet, weil sie Todesdrohungen erhalten hatte. Am Montag vergangener Woche wurde sie in ihrem Auto durch eine Bombe getötet. Die Detonation war so groß, dass ihr PKW mehrere Meter weit geschleudert wurde. Ihr Körper sei bis zur Unkenntlichkeit entstellt gewesen, erklärte die Polizei am Montagnachmittag des gleichen Tages. Die Journalistin war eine bekannte Kritikerin der maltesischen Regierung. Im Februar 2016 hatten ihre Veröffentlichungen ein politisches Erdbeben ausgelöst. Sie hatte berichtet, dass 2 Mitarbeiter des maltesischen sozialdemokratischen Premierministers Josef Muscat Geld in Übersee gebunkert hatten. Der Parteivorsitzende Konrad Mizzi, damals Energie- und Gesundheitsminister, sowie Wahlkampfleiter Keith Chambry, sowie eine Briefkastenfirma in Panama und Trusts in Neuseeland eröffnet haben. Die Gattin Muscats habe eine Firma in dem mittelamerikanischen Land unterhalten, die von einem Konzern im Besitz der Tochter des Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, mehr als 1 Million Dollar erhalten habe. Mizzi und Chambry wollten die Anschuldigungen zunächst als Fantasterei kleinreden. Doch der Druck auf die Regierung wurde zu stark, als sich der Verdacht im April des vergangenen Jahres erhärtete. Die vom internationalen Journalistenkonsortium ICIJ publizierten Panama Papers bestätigten nämlich die Vorwürfe. Muscat musste Neuwahlen ausrufen. Aus diesen gingen die Sozialdemokraten als Sieger hervor. Muscat blieb im Sattel, wurde im Juni 2017 erneut als Premier vereidigt und konnte die Affäre aussitzen. Chambry behielt seinen Job. Mizzi verlor zwar den Parteivorsitz, blieb aber Tourismusminister. Aufklärung geht anders. Im September hatte Galizia, die ermordete Journalistin, über ein Korruptionsgeflecht berichtet, das nicht nur den gesamten Labour-Politikern dazu gedient haben soll, Geld zu waschen, mehr noch, sondern auch die Manager Brian Tonner und Carl Zini vom Finanzdienstoptimierer Nexia BT, der frühere Geschäftsführer der Zeitungen Times of Malta, Sunday Times und Progress Press, Adrian Hillman, und der Unternehmer Malcolm Scarry, Geschäftspartner von Muscats Staatschef, von dem Netzwerk profitiert haben. Überall, wo du jetzt hinschaust, sind Gauner, schrieb Galizia in ihrem Blog am Montag, eine halbe Stunde vor der Explosion der Autobombe. Die Lage ist hoffnungslos. Die Abgeordneten im EU-Parlament, Fabio De Masi von Die Linke, erklärte am Dienstag gegenüber Junge Welt, der entsetzliche Tod von Galizia müsse lückenlos aufgeklärt, die Drahtzieher müssen bestraft werden. Wir können nicht tolerieren, dass kritische Journalisten mitten in der Europäischen Union ermordet werden, so De Masi. Die Regierung in Malta sitzt auch deshalb so fest im Sattel, weil sie von den geltenden Steuerdumping-Modellen profitiert. Achtung, auch deutsche Großkonzerne nutzen diese. Lufthansa, BASF und PMW haben Briefkastenfirmen auf der Insel gegründet. Die Bundesregierung muss endlich ihre Blockade gegen harte Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäschemafia von Steuertricks, Korruption sowie Terrorfinanzierung aufgeben, sagte De Masi. Muscat erklärte am Montag, er werde nicht ruhen, bevor der Fall aufgeklärt werde. Der Sohn von Daphne Caruana Galizia schrieb am Dienstag, meine Mutter wurde ermordet, weil sie zwischen dem Rechtsstaat und jenen stand, die ihn verletzen wollen. Ein kleines Video habe ich hier auf dem Bildschirm, das möchte ich mal kurz einblenden. Es geht noch einmal um das Thema Unruhe Provinz Katalonien, Katalonien-Konflikt. Wir hatten noch gar nicht gesagt, wie das Ausland reagiert hat. Nun platzen wir gleich mit der Tür ins Haus. Deutschland hat natürlich eine Presseerklärung abgegeben und direkt klargestellt, man werde auf keinen Fall irgendeine geartete Ablösung von Spanien anerkennen oder befürworten. Hören wir mal rein in dieses Video. In den internationalen Reaktionen auf die Entscheidungen im Katalonien-Konflikt überwiegt Rückendeckung für die spanische Zentralregierung. Das US-Außenministerium signalisierte Unterstützung für die Bemühungen Madrids, das Land vereint zu halten. Ähnlich die Stellungnahme der Bundesregierung. Sie sieht durch die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens grundlegende Prinzipien der spanischen Verfassung verletzt. Zur Reaktion der Europäischen Union auf die Unabhängigkeitserklärung, Markus Preis live aus Brüssel. Die Reaktionen auf die Ereignisse in Spanien waren vorhersehbar. Für die EU ändert sich nichts, twitterte Ratspräsident Donald Tusk. Spanien, so schrieb er, ist weiter unser einziger Gesprächspartner. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Tajani, erklärte, niemand in der EU werde die Unabhängigkeit anerkennen. Das ist genau die Melodie, die sich auch die spanische Regierung wünscht. Sie hat heute in einer E-Mail, die uns hier vorliegt, drei vorformulierte Sätze an mehrere EU-Regierungen verschickt, wie die EU-Partner doch bitte auf die Ereignisse in Barcelona reagieren sollten. Die EU bleibt also weiter bei ihrer rein juristischen Sicht der Dinge. Doch hier in Brüssel spürt man auch, dass diese Sichtweise, den Kopf quasi in den Sand zu stecken, vielleicht nicht mehr allzu lange tragen wird. Denn es drohen in Katalonien womöglich gewaltsame Auseinandersetzungen und Bilder, die nicht zu einem EU-Mitglied passen. Hinter den Kulissen versucht man entsprechend Spaniens Ministerpräsidenten Rajoy zu mehr Gesprächsbereitschaft und einem Verzicht auf Gewalt zu bewegen. Doch nur hinter den Kulissen zu agieren, reicht vor allem Europaabgeordneten nicht mehr. Einige fordern, die EU müsse sich endlich einmischen, selbst vermitteln oder zumindest einen Vermittler schicken, auch wenn das juristisch nicht vorgesehen ist. Zurück zu Jan Hofer. Zurück zu Werner. Werner, das war Herr Markus Preis. Eigentlich sehr besorgt, dieser Kommentar, oder? Also das wagt eigentlich hier bis jetzt noch niemand so auszusprechen. Aber man kann ja, wie man sieht, nichts ausschließen. Ne? Wie die spanische Polizei hier drauf ist, das haben wir ja gesehen in den letzten Wochen. Guardia Civil und Policía Nacional. Aber im Hintergrund steht natürlich auch das spanische Militär, ja, was rechtlich durchaus möglich ist, dass die hier eingesetzt werden. Ne? In Deutschland ist ja angeblich Einsatz der Bundeswehr im Inland verboten, aber hier nicht. Ne? Und wie die drauf sind, natürlich gleich wie die Polizei ideologisch auch. Ne? Endlich mal werden wir gebraucht, reinhauen, die Ordnung wiederherstellen, das Vaterland retten und so. Und wie immer, wie in vielen Ländern, 50% der bewaffneten Kontingente, Militär und Polizei sind haben rechtsradikale Ideologie. Ne? Ein Beispiel, hier haben wir jetzt eine Verteidigungsministerin, die Cospedal, ne? Und die musste jetzt zugeben, dass sie, was zuerst abgestritten wurde, dass die einer Vereinigung von frankistischen Militärs, dass die subventionieren. Und also überlassen denen kostenlos Räume, Licht, Telefon, Computer und so können die ohne weiteres, wird bereitgestellt für die, ne? Frankisten. Und da hat dann Unidos Podemos im Parlament nachgefragt, was ist denn da los und so. Und dann mussten sie also zugeben, dass das so ist und wir wussten es auch nicht. Wir haben das jetzt erst aufgedeckt, nachdem wir auf die Anfrage hin eine Untersuchung gemacht haben. Ne? Also das wären die Militärs hier und hoffen wir eben, dass es nicht so weit kommt. Wo das letzte Mal die Militärs aufgetreten sind, allerdings nicht auf Befehl der Regierung, sondern von sich aus, war 1981 bei dem Putschversuch von Tejero, wo also gerade ein Oberst von der Guardia Civil mit seiner Gruppe bewaffnet ins Parlament reingegangen sind, um Putsch zu machen. Und das war 1981. Und da geht jetzt zum Beispiel El País her, was ja früher eine angesehene Zeitung war, aber heute ist es nur noch das Propagandasprachrohr von der Sozialistischen Partei. Und die schreiben in ihrem Leitartikel heute, dass das, was im Moment in Katalonien passiert, das ist gefährlicher als damals Tejero oder der Terrorismus von ETA. Eine eher sozialdemokratisch ausgerichtete Zeitung schreibt dieses Zeug im Leitartikel. Und es ist unbedingt notwendig, dass die Justiz mit aller Härte vorgeht gegen die Verantwortlichen, die hier diesen Unabhängigkeitsprozess angeführt haben. Naja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Neues Thema. Es geht um die Falschnachrichten, Fake News und Desinformation. Die verfängt. Es gibt eine Studie. Falschmeldungen in sozialen Netzwerken wie Facebook erzielen oft die gewünschte Wirkung, wie eine Studie zeigt. Die Berliner Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung konfrontierte Bürger mit ausgewählten Falschnachrichten, die im Wahlkampf eine Rolle gespielt hatten. Ergebnis: Bei AfD-Wählern war die Bereitschaft, Fake News zu glauben, am größten. 75% der befragten Rechtswähler hielten etwa die Falschmeldung, dass jeder zweite Flüchtling keinen Schulabschluss habe, für wahr. Bei grünen Wählern waren es 40%. Die unzutreffende Behauptung, Kirchenfrau Margot Käßmann habe alle Deutschen Nazis genannt, hielt ein Viertel der AfD-Wähler für glaubwürdig, gegenüber 5% der grünen Anhänger. Geglaubt wird, was ins Weltbild passt, so das Fazit von Alexander Sängerlaub, Leiter des Fake News Projekts. Umgekehrt hatten es echte News bei AfD-Wählern besonders schwer. Über die Hälfte hielt die Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach einem Arbeitslosengeld Q für Fake News. Auch hier im Zusammenhang mit dem Katalonien-Konflikt gab es jede Menge Fake News, die über Twitter und über die sozialen Netzwerke verbreitet wurden, die man wirklich sehr, sehr schwer nachprüfen konnte, die aber trotzdem die Runde machten. Da gab es die Fake News, dass U-Boote vor der Küste lauern und die katalanische Regierung dann auf irgendeine Insel verschleppen würden und dass Froschmänner durch die Kloaken kommen würden und alle möglichen Geschichten. Dann gibt es immer wieder Meldungen über zusammengeschlagene junge Leute, die nur bedroht wurden, weil sie Katalanisten sind. Und auch die Rechte verbreitet ordentlich Fake News über misshandelte Kinder in Schulen von Independentista-Lehrern. Und das ist ein Wust und ein Gewirr, das man leider sehr schwer nachprüfen kann. Da müssten also jetzt Scharen von Journalisten hingehen und jeden Fall einzeln untersuchen. Und das ist so gut wie unmöglich. Das heißt, Fake News beherrschen die Szene. Dann wird immer wieder gesagt, dass Russland eine Art Fake News-Karussell im Gang hält, was Katalonien betrifft, weil die Regierung Putin ein großes Interesse habe, Unruhe in Europa zu stiften und die Europäische Union auseinanderbrechen zu lassen bzw. zu schwächen. Genau natürlich wie umgekehrt auch die NATO-Länder versuchen, Russland und seine ehemaligen Satelliten zu schwächen. Der Kampf der Blöcke der imperialistischen Mächte geht weiter. Im Rahmen der Flüchtlingskrise und der islamistischen Angriffe auf Menschen in ganz Europa gibt es einen unglaublichen Skandal. Betrugsverdacht gegen einen Referenten des baden-württembergischen Innenministeriums. Der für Deradikalisierung zuständige Mitarbeiter Daniel Köhler soll dem Vater einer niederländischen Salafistin eine Rettungsaktion aus der früheren irakischen IS-Hochburg Mosul nur vorgegaukelt haben. Köhler hat das Leben von Laura und ihren Kindern aufs Spiel gesetzt und die Familie betrogen. Er ist ein Scharlatan, das sagt Anwalt Michiel Pestmann, der die junge Frau im Terrorprozess in Rotterdam vertritt. Folgendes war geschehen. Bei ihrer Flucht aus Mossul war die Salafistin samt ihrer Familie in ein Feuergefecht zwischen IS-Kämpfern und kurdischen Milizen geraten. Ihr Mann blieb nach Aussage von Laura H. schwer verletzt zurück. Köhler nun hatte H.s Vater gegenüber behauptet, er habe ein professionelles Team vor Ort im Irak. Laura werde aus Mossul rausgehauen. Doch dieses Team existierte offenbar nicht. Die Familie war im Juli 2016 bei ihrer Flucht völlig allein. Auf Anweisung Köhlers hatte der Vater 10.000 Euro auf ein britisches Konto überwiesen. Das Geld verschwand in dunklen Kanälen. Der britische Empfänger sagte zur Polizei, er habe einen Teil behalten und den Rest an einen Mann namens Alistair weitergegeben. Nachnamen oder Kontaktadresse kenne er nicht. Köhler bestreitet den Betrugsvorwurf und behauptet, er sei nur ehrenamtlich für die Familie tätig gewesen. Seit langem weiß man und verdächtigt man, dass es rund um die Flüchtlingskrise und rund um die Kriege eine Industrie gibt, die sich langsam gebildet und angesiedelt hat, die davon lebt, dass sogenannte Entführungen bezahlt werden. Lösegeldindustrie nennt man das. Und hier ist einiges an Dingen, die im Argen liegen. China hatte seinen 19. Parteitag der chinesischen kommunistischen Partei. In China, heißt es ja, früher war alles besser. Da gab es Mao, da gab es politisch bewusste Menschen, jetzt haben sie den fiesen Kapitalismus. Aber in der Reihe früher war alles schlechter, in der 95. Folge, gibt es im Spiegel einen Bericht bzw. eine Statistik, die lässt aufhorchen. Wohlstand in China. 1981 lebten fast 90% der Chinesen in Armut. 2016 sind es nur noch 3%. 2005 verdienten Industriearbeiter 1,20 Dollar die Stunde, 2016 sind es schon 3,60 Dollar. 2008 wurde die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke für Züge eingeweiht. 2016 sind es über 22.000 Streckenkilometer. Kommunistische Wohltaten. Das im Westen verbreitete Mantra, dass früher alles besser gewesen sei, hört man in China so gut wie nie. Oder nur von unverbesserlichen Maoisten-Masochisten. Doch der große Sprung nach vorn, den Mao versprach, kam für China erst mit dem Anschluss an die Weltwirtschaft. Man darf die unfassbaren Zahlen, die seither in chinesischen Statistiken stehen, mit einem Superlativ zusammenfassen. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit ging es so vielen Menschen in so kurzer Zeit so viel besser. 1981 lebten mehr als 800 Millionen oder fast 90% der Chinesen unter der absoluten Armutsgrenze von 1,90 Dollar am Tag. Heute sind es nur noch 43 Millionen. Inzwischen hat die Kommunistische Partei ein neues Ziel. Sie nennt es eine moderat wohlhabende Gesellschaft. Die Stundenlöhne der Arbeiter haben sich seit 2006 von 1,20 Dollar auf 3,60 Dollar verdreifacht, liegen damit höher als in den meisten Schwellenländern und reichen bald an die in Portugal 4,50 Dollar heran. Wie ist den Chinesen das gelungen? Unter anderem mit radikaler Verkehrspolitik. Seit 2006 baute China pro Jahr rund 94.000 Kilometer neue Straßen, 260 Kilometer jeden Tag. Und seit 2008 gut 22.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken. Auf diesen Straßen und Schienen rollen ihre Güter auf Chinas Häfen und rasen die Chinesen auf ihren moderaten Wohlstand zu. Über die Globalisierung schimpft in China kaum jemand. Ja, vielleicht beklagen wir uns ja zu Unrecht hier. Also in China geht's den Leuten offenbar immer besser. Und hier vielleicht ja auch, nur wissen wir das nicht. Ne? Hier gibt's dauernd Kritik an der Verteilung und Abbau vom Sozialstaat und so. Vielleicht findet es ja gar nicht wirklich statt und wir bilden uns das nur ein. Also da meint Georg Krämer dazu, das ist der frühere Generalsekretär vom Deutschen Caritasverband, der warnt vor Kritik an sozialer Ungerechtigkeit. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Warum? Das würde übertriebene Erwartungen hervorbringen und es fördert auch den Rechtspopulismus. Ja, wenn das so ist, dann halten wir doch in Zukunft besser das Maul, oder? Ja, ja, was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Im Zweifelsfall ruft man nach dem Staat, dass er einen schützt vor diesen bösen Nazis. Und dabei wird der Blick schon vernebelt. Die USA haben uns nicht geholfen. Das steht auf der Junge Weltseite heute im Internet. Hurricane Maria verheerte Puerto Rico. Die Situation ist weiter dramatisch. Viele Bewohner haben nicht mal Zugang zu sauberem Wasser. Da gibt es in der Jungen Welt ein Gespräch mit Herrn Oscar López Rivera. Meines Wissens ist der Bürgermeister von einer kleinen Stadt auf Puerto Rico und der beschwert sich sehr, sehr heftig über die mangelnde Unterstützung aus den USA. Puerto Rico ist ja ein angegliedertes Bundesland an die amerikanischen Föderationsstaaten, an die USA, die United States of America. In der Taz gibt es heute als ersten Artikel Schmiergeld, Öl und Semtex, auf Malta ermordete Journalistin. Immer mehr Einzelheiten kommen ans Tageslicht. Warum wurde Daphne Caruana Galizia ermordet? Eine Geschichte über Schmiergeld, verkaufte Pässe und Briefkastenfirmen mitten in der EU. Dann gibt es eine Liebeserklärung an Sigmar Gabriel auf der Taz-Seite. Mit fantasievoll inszenierten Stories über Gerhard Schröder sichert der Außenminister sich und der SPD einen Platz in den Geschichtsbüchern. Ein sehr lustiger und satirischer Kommentar. Schwierige Jamaika-Verhandlungen. Jamaika ist ja die Koalition zwischen Grünen, CDU und der postgelben Hoch auf dem Wagen, sieht sich beim Schwager vorn, FDP. Und bei diesen Sondierungen, also zwischen diesen drei Parteien, knirscht es mächtig laut Taz. Grund ist vor allem ein grober Webfehler in der Kommunikation. Die Sondierungsgespräche laufen, aber wer hat was gesagt? Uns ist das Baumaterial für tragfähige Lösungen ausgegangen und so weiter. Richtig, dieser entmutigenden Rhetorik haben sich die Generalsekretärin der möglichen Jamaika-Koalition befleißigt. Am Donnerstagabend erklärten Nicola Beer, Andreas Scheuer, Peter Tauber und Michael Kellner, die Gespräche zu dem Thema Klima und Zuwanderung ergebnislos vertagen zu müssen. Man habe sich nicht einigen können. Und das, obwohl 4,5 Stunden zuvor von ihren Parteispitzen per Twitter eine geeinigte Fassung der klimapolitischen Ziele veröffentlicht worden war. Ist Jamaika damit schon gescheitert, fragt die Taz. Gemach, gemach. Wer die 4 Parteivertreterinnen und Vertreter beim Duzen beobachtete, spürte schnell, da geht noch was. Uiuiui, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Moment. So, die Stimme ist hier ein bisschen gekratzt. Die Grippe läuft um, beziehungsweise der Husten, und da kriegt man einiges ab. Also, geht es weiter. Und das, obwohl 4,5 Stunden zuvor von ihren Parteispitzen per Twitter eine geeinigte Fassung, wie gesagt, veröffentlicht wurde. Ob Jamaika schon gescheitert ist? Ja, da geht noch was, heißt es in der Taz. Lange vorher war jedem, ob beteiligt oder beobachtend, klar, dass es gerade bei dem Thema Klima und Zuwanderung mächtig knirschen würde. Umweltpolitik ist der Markenkern der Grünen, eine begrenzende Flüchtlingspolitik, das Herzanliegen der Union. Und hier besonders von Horst Seehofer. Wir werden sehen, wie es weitergeht und was im Laufe der nächsten Zeit bei den Koalitionsverhandlungen herauskommt. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Niemensland di Radio Contrabanda. Niemensland. Also, darf ich noch einen Song von mir spielen? Das ist von meiner neuen CD Ahoi. Das ist ein Stück. Die Idee hatte ich schon vor ein paar Jahren, aber ich dachte dann direkt, dass das im Grunde ein Liedermacher aus Ostdeutschland schreiben muss, dieses Lied. Der wäre für die Idee viel kompetenter gewesen. Und dann habe ich jahrelang gewartet, kam nichts, habe ich es halt selber gemacht. Das Stück heißt Proletarier sucht Frau. Und ich bin irgendwie stolz, es in diesem unglaublich proletarischen Theater heute Abend singen zu dürfen. mit Gorbatschow und Reagan damals andersrum gelaufen wäre. Und die Welt wäre heute eher so linksrevolutionär. Wie wäre das wohl dann in Deutschland mit dem Westen und dem Osten? Wer lebte dann auf wessen Kosten? Wie wäre das gelaufen? Wer könnte bei wem für einen Rubel Schlösser kaufen? Und wie viele Langzeitarbeitslose hätten einen lockeren Job in der Kolchose? Oder in der LPG, oder bei der Stasi, oder in der SED, ohne diesen permanenten Kampf ums Überleben. Diese Welt hätte es mal fast gegeben. Was wäre da aus Lukas Podolski geworden? Wahrscheinlich hätte er mehr Orden. Wahrscheinlich hätte er weniger Geld. Aber egal, was für eine Welt, Lukas Podolski wäre ein Held. Alle würden Radeberger saufen. Und jeder könnte sich das neue Sputnik MacBook kaufen. Und den rosa Luxemburger Bacon and Cheese. Brüder und Schwestern, das wäre das Paradies. Brüder und Schwestern, das wäre das Paradies. Wie in dem Land, das es dann gäbe, wo das Fernsehen wäre. Wer wird Millionär? Hieße Genosse super schlau. Die populärste Serie wäre Proletaria sucht Frau. YouTube wäre von ganz oben kontrolliert und garantiert so scheiße, dass es keinen interessiert. Alle würden Radeberger saufen. Und jeder könnte sich das neue Sputnik MacBook kaufen. Und den rosa Luxemburger Bacon and Cheese. Brüder und Schwestern, das wäre das Paradies. Wer würde die Säuberung überleben? Für Uli Hoeneß hätte sicher keiner einen Kopeken gegeben. Man hätte gedacht, er ist einer der Ersten, die sie lynchen. Aber wer wird wieder Meister, Arbeiter und Bauern München? F6 wäre die coolste Zigarette. Und Burger King hieße VEB Bulette. Und die Pudis und Karat wären immer noch ganz weit vorne mit am Start. Alle würden Radeberger saufen. Und jeder könnte sich das neue Sputnik MacBook kaufen. Den rosa Luxemburger Bacon and Cheese. Brüder und Schwestern, das wäre das Paradies. Brüder und Schwestern, das wäre das Paradies. Ja, die letzte Viertelstunde im Niemandsland ist bereits angebrochen, die läuft und wir haben wie immer Kino auf dem Programm. Werner, hast du da was gesehen oder möchtest du den Hörerinnen und Hörern etwas empfehlen? Ja, ich glaube, obwohl ich die nicht gesehen habe, das kann ich guten Gewissen tun. Also die sechste deutsche Filmwochen in Barcelona gehen noch weiter, noch eine Woche lang. Und da gibt's zwei Filme, über die wir noch nicht gesprochen haben. Heute Abend um 19.30 Uhr, der Film Herbert heißt der. Also Herbert ist Herbert Stamm, ein früherer großer Boxer, der Stolz von Leipzig und dann später dann Geldeintreiber und Türsteher. Dann bekommt er die Diagnose unheilbare Zerstörung des motorischen Nervensystems und wie er jetzt damit umgeht, also Familie, Tochter, Freundin und so weiter. Aber sieht gut aus. Ja? Morgen Sonntag geht es dann weiter, schon um 19 Uhr. After Spring Comes Fall. Da geht es auch so ähnlich, wie du vorher in Nachrichten gesagt hast, da mit diesem Betrüger, der da versucht hat, eine Familie abzuzocken. Da geht es auch in diesem Film After Spring Comes Fall über Mina, eine junge Frau aus Syrien, aus dem syrischen Kurdistan, muss auch fliehen wegen dem Krieg. Ihr Mann wird auch angeschossen und sie flieht dann nach Berlin. Und der syrische Geheimdienst, also von Assad, der spürt sie dann da auf in Berlin. Und sie wird jetzt gezwungen, als Spitzel zu arbeiten für den Geheimdienst. Also Polit-Thriller, aber eben hochaktuell und realistisch. Dann am Montag gibt's nix in der Filmothek. Am Dienstag geht's dann weiter. Um 21.30 Uhr, da wird wiederholt von der letzten Woche die Welt der Wunderlichs. Und dann am nächsten Tag, das ist ja Allerheiligen am Mittwoch, da gibt es dann zwei Filme, auch früher die Filme, die schon gezeigt wurden. Und dann die nächsten Tage noch bis zum Ende nächster Woche nochmal Boys, Zerrumpelt Herz und 24 Wochen. Ich möchte eine Serie ankündigen, die läuft im Internet und die lief schon in Deutschland. Die heißt Babylon Berlin. Hallo. Wach auf. Ich führe dich jetzt zurück zu der Quelle deiner Angst. Gerion Rath, Sondermittel aus Köln. Zu Asche, zu Staub. Das Ziel dieser Leute ist nichts Geringeres. Bin nicht geraubt. Als die Zerschlagung unserer Demokratie. Jetzt. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Deshalb bin ich hier. Willkommen in der Stadt der Sünde. Und da haben sich mehrere Regisseure an einen gewaltigen Stoff herangetraut. Babylon Berlin zeigt dem Zuschauer ein Sittenbild der Weimarer Republik und erzählt von einer zerrissenen Nation. Ein Berliner Nachtclub, auf der Bühne eine russische Sängerin, gekleidet wie ein Mann. Während sie davon singt, dass alles zu Asche und Staub werde, wogen die Menschen zu ihren Füßen. Ausgelassen treiben sie den kommenden Tag vor sich her. Plötzlich hört die Musik auf, alle erstarren. Ein irrealer Moment, fiebrige Zeit, schockgefroren. Für einen Augenblick kann der Zuschauer die Figuren der Serie Babylon Berlin, die im Tempo der 20er Jahre kaum Zeit zum Atmen finden, in Ruhe betrachten. Babylon Berlin ist die teuerste Serie, die je in Deutschland gedreht wurde. Vielleicht sogar die ambitionierteste. Sie sorgte schon im Vorfeld für viel Euphorie und für einigen Ärger. Das Budget von rund 40 Millionen Euro kam durch die Kooperation zwischen einem öffentlich-rechtlichen und einem privaten Sender zustande. Der Abosender Sky, die ARD, der Weltvertrieb Betafilm sowie die Filmförderung finanzierten die Serie. Sky steuerte deutlich weniger als die ARD zum Budget bei, zeigt die Serie aber bereits ab dem 13. Oktober. Das erste nimmt Babylon Berlin erst Ende 2018 ins Programm. Am Tag der Premiere, die im Berliner Ensemble stattfand, warf die Bild-Zeitung der ARD vor, mit Gebührengeldern einen Privatsender zu subventionieren. Hat die ARD die Erstausstrahlung zu leichtfertig an Sky abgetreten, fragen sich jetzt die Journalisten. Als die Verantwortlichen der Sender vor der Premiere auf der Bühne standen, war bei Volker Herres, Programmdirektor der ARD, und Christine Strobel, Chefin der ARD-Produktionstochter Degeto, der Rechtfertigungsdruck deutlich zu spüren. Ein Fernsehereignis jedoch ist Babylon Berlin so oder so. Ein Sittenbild, packend, vibrierend, 12 Stunden lang, aber nie langweilig. So läuft das in dieser Stadt. Es ist wohl nur ein Traum. Ich brauche deine Verbindung zur Polizei nicht. Mir gehört die Polizei. Wer weiß es schon genau? Die Serie beruht auf dem Roman Der nasse Fisch, den der Journalist Volker Kutscher 2007 veröffentlichte. Er begann damals eine erfolgreiche, bislang 6 Romane umfassende Serie um den Kommissar Gerion Rath. Der kommt 1929 von Köln nach Berlin und wird mit extremer Gewalt und einer sozial und politisch zerrissenen Metropole konfrontiert. Vom nassen Fisch sind in der Serie allerdings kaum mehr als die Gräten übrig. Die 3 Autoren und die Regisseure Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handlötgen haben die Figuren umgekrempelt und neue Plots erfunden. Sie zeigen, dass Deutschland der Weimarer Republik, der Weimarer Zeit, als eine Nation, die von der Niederlage des Ersten Weltkriegs traumatisiert ist. Viele Männer sind im Krieg gefallen, wer ihn überlebt hat, ist oft an Leib und Seele verkrüppelt. Rath, der von Volker Bruch, bekannt als einer der Hauptdarsteller der ZDF-Weltkriegsserie Unsere Mütter, Unsere Väter gespielt wird, kommt in eine versehrte Stadt. In Berlin des Jahres 1929 gab es tausende sogenannte Kriegszitterer. Männer, die in den Schützengräben überlebt hatten, inmitten von Leichen, im Visier feindlicher Scharfschützen. Auch die Hand des Ermittlers Rath zittert. Immer wieder kippt er sich Beruhigungsmittel rein, damit es endlich aufhört, dieses Zittern. Denn es kann ihn das Leben kosten, wenn er einem Schwerverbrecher gegenübersteht. Die weibliche Hauptrolle spielt Liv Lisa Fries. Charlotte Ritter, die Polizistin werden will. Nachts allerdings arbeitet sie als Prostituierte, um ihre Familie zu ernähren. Der Gewiefteste, der Skrupelloseste, der Virtuoseste hat sich damals durchgesetzt, sagt Regisseur Handlötgen. Die Hauptfiguren des Films sind Überlebenskämpfer und doch bangt der Zuschauer, ob sie nicht irgendwann auf der Strecke blieben. Kommunisten demonstrieren auf den Straßen, Nazis formieren sich im Geheimen, Militärs versuchen, den Versailler Vertrag zu unterlaufen und Deutschland wieder aufzurüsten, Gangster machen Geschäfte und werden reich. Berlin ist ein Moloch voller Lebenslust und Lebensgefahr. Tykwer, Borries und Handlötgen hätten es erklären können, dass Berlin der 20er Jahre als Tanz auf dem Vulkan, wie es das mit 8 Oscars prämierte Musical Cabaret von 1972 oder das Melodram Schöner Gigolo, Armer Gigolo 1978 mit David Bowie, Maria Schell und Marlene Dietrich in Hauptrollen taten. Sie hätten ein Untergangsszenario entwickeln können, das Chaos einer noch jungen und schwachen Demokratie zeigen können, aus dem sich die Nazis erheben. Doch Hitler wird in der Serie nur ein einziges Mal erwähnt. Die Zukunft der Weimarer Republik scheint noch am Ende der letzten Folge offen zu sein. Die Serie blickt nicht herab auf ihre Figuren, sondern tritt ihnen auf Augenhöhe gegenüber. Den Mädchen aus der Provinz, die sich auf dem Alexanderplatz feilbieten, den Generälen, die sich ohne ihre Armee entmannt fühlen, den Polizisten, die genau die gleichen Mittel anwenden wie die Männer, die sie jagen. Die 3 Regisseure haben die Gelegenheit genutzt, in der Serie all jene Genres aufzugreifen, die es im deutschen Kino kaum noch gibt, seitdem die Nazis die besten Filmkünstler vertrieben und ermordet haben. Das Musical, das Melodram, den Gangsterfilm. Sogar ein Duell wie im Western gibt es am Ende. Doch am stärksten ist die Serie dann, wenn sie den Zuschauern eine Gelegenheit gibt, sich fallen zu lassen. In die Zeit, als Berlin ein Babylon war. Babylon Berlin. Zu Asche, zu Staub. Oh! Werner, hier endet unser Niemandsland. Wir müssen in ein paar Minuten raus. Abschließende Worte. Abschließende Worte. Aus der neuen Republik Katalonien. Wie als Wort zum Sonntag. Ja? Also gut, wie es hier in der Unruheprovinz aussieht, haben wir ja geschildert. Und was heißt es für uns? Was machen wir? Widerstand. Also Widerstand in dem Sinne, dass wir der Versuchung widerstehen sollten, der Versuchung sollten wir nicht nachgeben und irgendwann mal ausrufen, Viva España oder Visca Catalunya. Das Einzige, worauf ich mich einlassen würde, wäre vielleicht Visca el Barça. Aber gut, und noch eine Nachricht, die keine Fake-Nachricht ist. Heute Nacht um 3 Uhr die Uhr zurückstellen auf 2 Uhr. Also nicht aus Versehen dann morgen früh zu früh aufstehen. Gut, dann ein schönes Wochenende, Werner. Alles Gute. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, wir verabschieden uns. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, die 2 Stunden Niemandsland haben Ihnen gefallen. Dann wären wir froh und wir laden Sie für nächste Woche zum Podcast ein unter www.niemandsland.contrabanda.org. So etwa ab Montagabend oder Dienstag Mittag im Internet zu finden. Agur, adeo, auf Wiedersehen, tschüss. Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute hier auftreten zu dürfen. Und jetzt darf ich noch ein Stück von mir spielen. Es ist ein Lied, darin kommt ein Zitat vor. Und ich konnte das Zitat bisher keiner Person zuordnen, aber ich kann verraten, von welcher Wand ich es abgelesen habe. Und zwar steht es möglicherweise an vielen Wänden auf der Welt. Ich persönlich habe es von der Yorkbrücke abgelesen. Da steht seit vielen Jahren, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Und ich fand das immer so gut auf den Punkt gebracht. Ich fand das immer so gut auf den Punkt gebracht, dass ich ein Lied darum herum machen wollte. Und das Lied heißt Utopie. 1, 2, 3. Es gibt Kaufhäuser und Wahlen und im Wellenberg gibt's Wellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt gibt's Stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show. Und Zölle und Patente und Geld gibt's sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Es gibt die Krise und Kredite und Profite und Patente und die Rente und die Grenze und die Reisedokumente, Hundesalons und ein Halsband für Schweine. Und das ist, warum ich meine, die Welt ist was Gemachtes. Trommelnder Hase aus Plastik mit Zahnrad und Batterie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Zuzahlungsbestimmung und dafür ein Formular. Es gibt Mahnungen und Fristen und das Abrechnungsjahr. Fernsehen und Statements, die allen gefallen. Und Banken und Ämter und alles in allem. Habe ich viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich erkläre meine Steuer und sie erklärt sich mir nicht. In Brüssel sitzt ein Ungeheuer, das in Rätseln zu mir spricht. Ich verstehe hier so viel. Geld ist Tyrannei, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Die Welt ist was Gemachtes und du lebst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und da.